du dich erinnern an die Nacht mit deinem Gewehr? Hast du die Grenze bewacht? Mitten im Frieden, traf mitten ins Herz dein Schuss. Ich habe mein ganzes Leben lang und auch heute noch Wert darauf gelegt, einen exakten Dienst zu versehen. So unbeschwert kann ich nicht reden über meine Dienstzeit, überhaupt nicht. Ich habe immer diese Vorfälle im Hinterkopf, immer. Also ich konnte es nicht verstehen, die Diskussion über diesen Schießbefehl, den hat es eindeutig gegeben. Lange Schatten, eine DDR-Grenzkompanie und der Mordfall Runge. Ein Feature von Thomas Gävert und Sönke Streckel. Kapitel 1: Die Grenze. Ein Dorf namens Sorge, mitten im Harz. Genau 106 Einwohner leben hier. Zu DDR-Zeiten lag der Ort im Sperrgebiet, direkt an der Grenze. Stacheldrahtzäune, Minen und Selbstschussanlagen bestimmten das Leben in unmittelbarer Nachbarschaft. Doch nichts davon war zu sehen, als Karl Eduard von Schnitzler, Chefpropagandist des DDR-Fernsehens, den Ort Mitte der 70er Jahre für eine Reportage besuchte. Na, Genosse Turnier, was hat denn der Bürgermeister von Sorge für Sorgen? Ja, erstmal zweierlei. Und das ist einmal das Wetter für die Ernte und dann für unsere Urlauber hier. Wie viele Urlauber habt ihr im Ort? Wir haben ca. 100 Urlauber hier im Ort. Wer in Sorge Urlaub machen wollte, brauchte jedoch einen speziellen Passierschein. Nur besonders verdiente Werktätige des Volkes besaßen das nötige Vertrauen der Partei und durften ins Sperrgebiet zur Staatsgrenze der DDR einreisen. Ihr habt überhaupt eure Gebäude in einem wunderbaren Zustand. Sehr alt hier, 17. Jahrhundert und schöne Fassaden. Ja, unsere Gebäude sehen nicht nur von außen schön aus, sondern wir haben unsere Gebäude auch von innen modernisiert. In den letzten 5 Jahren, seit dem 8. Parteitag unserer Partei, wurden unsere Wohnungen so modernisiert, dass alle eine Innentoilette haben. Alle Innentoilette? Ja. Oh, da würde sich manche Großstadt eine Scheibe von abschneiden. Die Sorgen sind wir los. Inge Winkel, nach der Wende die neue Bürgermeisterin des Ortes, erinnert sich. Der Ort hing voll mit einer Grenze von der Beleuchtung. Wir hatten also ein helles Örtchen. Man konnte überall hinlaufen, man hat alles gesehen, weil ja die Kontrolltürme haben erstmal weit ausgeleuchtet. Der erste Zug sichert den Sicherungsabschnitt 1 bis 3 der Kompanie mit der Aufgabe, Grenzdurchbrüche nicht zuzulassen, Grenzverletzer vorläufig festzunehmen bzw. zu vernichten. Hans-Jürgen Steimecke war Zugführer. Unterwegs mit den Zügen der Harz-Querbahn passierte er mehrmals täglich die Bahnstation Sorge. Unser Grenzzaun stand bei Sorge ca. 100 Meter in Sichtweite vom alten Bahnhof. Von daher wurden da eben auch Grenzkontrollen, also Beobachtungskontrollen durchgeführt. Also es waren Grenzaufklärer überall im Einsatz. 44, hier 52, kommen. 44 kommen. Mit dem Versuch des Grenzdurchbruches ist insbesondere am Bahndamm zu rechnen. Wann sind die Schüsse gefallen? Manchmal nachts hat man mal was gehört. Das kann auch was ganz anderes gewesen sein. Also das hat man einfach im Ort nicht mitgekriegt. Doch ausgerechnet in diesem scheinbar perfekt abgesicherten Grenzabschnitt kam es immer wieder zu Fluchtversuchen. Darunter befanden sich auffallend viele Jugendliche. Zu ihnen gehörten auch 2 Schüler aus Halle-Neustadt. Sie hatten sich bis in den Harz durchgeschlagen und wollten über die Grenze in den Westen gelangen. Einer von ihnen war Uwe Fleischhauer. Heute ist er 48 Jahre alt. Wir wollten einfach nur von zu Hause weg. Das hatte ja eigentlich überhaupt nichts Politisches. Aber die Flucht der beiden Jungen sollte tragisch enden. Die haben erst gerufen, nachdem die geschossen haben. Kapitel 2 – Die Vorgeschichte. Dezember 1979. Halle Neustadt. Ein tristes Neubauviertel in der DDR. Entworfen als sozialistisches Vorzeigeprojekt am Reißbrett. Hier leben zehntausende Menschen. Die meisten von ihnen arbeiten als Chemiearbeiter in den nahen Leuna- oder Buna-Werken. In den Plattenbauten geht es anonym zu. Hier wohnen auch die beiden 15-jährigen Uwe Fleischhauer und Heiko Runge. Uwe ist ein pummeliger Junge mit Hornbrille. Die Schule vermag ihn wenig zu begeistern. In seiner Freizeit hat er kaum Interessen. Er singt im Stadtchor, doch Freunde hat er nicht. Auch die Mädchen schauen sich eher nach anderen Jungen um. Wo ist man hingegangen? Also ich war meistens mit einem anderen Loser in Richtung, hießen die Rabeninsel, hieß sie, an der Pferderennbahn oder an der Post, da war ich dann meistens. Uwes Vater ist Lokführer. Ein Lokführer mit Alkoholproblemen. Zu Hause gibt er den Familienpatriarchen. Für seinen Sohn sind Schläge an der Tagesordnung. Deshalb ist Uwe schon mehrfach abgehauen. An der Post, da hat man dann so eine alte Baugrube, die stand ständig mit Wasser voll, da haben wir losgefahren und sehr zur Freude von meinem alten Herrn, weil ich dann nochmal so entsprechend dreckig wieder nach Hause kam. Ich habe lieber Scheiße gebaut, was Heiko in seiner Freizeit gemacht hat, das weiß ich gar nicht so. In Halle Neustadt gibt es keine Straßennamen. Uwe weiß von Heiko nur, dass er im Block 032-06 wohnt. Selbst die Schulen sind hier in der Reihenfolge ihrer Erbauung durchnummeriert. Beide besuchen die 9. Polytechnische Oberschule, die hinter ihrem Wohnblock liegt. Wir waren ja zusammen in einer Klasse, haben uns verstanden, aber beste Freund hatte ich damals gar nicht. Eine Handvoll Kumpels, mit der hat er Mist gebaut. Er war ein guter Kumpel, ein netter Typ. Beide gehen in die 10. Klasse. Seit einem Jahr gelten sie als versetzungsgefährdet. Die anstehenden Bewerbungen um eine Lehrstelle erweisen sich damit als nahezu aussichtslos. Zu der Zeit hatte ich mich beruflich überhaupt noch nicht festgelegt. Da schwappten nur so einige Träume. Auch die Seefahrt, die war mal interessant für mich. So als Schiffszimmermann hätte mich mal interessiert. Wie gesagt, also viele Träume, viele Schäume zu der Zeit noch. Uwe gerät psychisch immer mehr in Bedrängnis. Eigentlich bedingt durch Schule, durch schulische Probleme, das war eigentlich der Hauptgrund. Mein Vater, der sagte mir, wenn du die Prüfung nicht schaffst, brauchst du nicht nach Hause kommen. Die Lehrer sagten mir, die Prüfung schaffst du eh nicht. Und dann leck mich doch im Arsch, dann komme ich nicht nach Hause. Und dann hat man so in seinen Jugendlichen Leichtsinn nachgedacht, was willst du jetzt machen, wo willst du hin? Mit fast 16, 2 Jahre verstecken, bis du 18 bist in der DDR, das geht nicht. Deshalb trägt er sich mit einem fatalen Gedanken. Wäre die Flucht in den Westen ein möglicher Ausweg? Ja, für mich gab es eigentlich 2 Richtungen. Entweder Schwarzwald, wo ich immer hin wollte, oder nach Frankreich. Das wäre so mein Traum gewesen. Ich konnte zwar kein Französisch, aber ist egal. In dieser Situation erinnert sich Uwe an einen Urlaub, den er mit seinen Eltern 3 Jahre zuvor im Harz verbracht hatte. Damals fuhren sie mit der Harz-Querbahn direkt an der Grenze entlang, wo der Vater 1961 selbst einmal Grenzer war. Und wie gesagt, ich kannte die Grenze von Erzählungen. Wir waren auch mal im Urlaub gewesen in Benegenstein. Und aus den Erinnerungen meines alten Herrn, da sah die ganze Jahr noch ganz anders aus, als wir sie denn davor gefunden haben. Man konnte eben von da aus auch den Grenzzaun eindeutig sehen. Das erste Hindernis waren ja gleich die Hunde dahinter. Ahnungslose Touristen, die das erste Mal da langgefahren sind, die haben das große Staunen gekriegt. Oh, gucke da, was da ist ja die Grenze. An keinem anderen Ort der DDR gelangte man als normaler Bürger ohne Passierschein so nah an die Grenze zur BRD wie hier. Bei der Durchfahrt durch das davor befindliche 5 Kilometer breite Sperrgebiet war Zugführer Hans-Jürgen Steimecke an strenge Vorgaben gebunden. Unter keinen Umständen durfte die Harz-Querbahn dort halten. Es waren Grenzaufklärer überall im Einsatz, welche auch mit Ferngleis den Zug beobachteten aus der Ferne. Da wurden auch verdeckt Kontrollen durchgeführt. Am 1. Dezember 1979 fasst Uwe kurzfristig den Entschluss, allein die Flucht in den Westen zu wagen. Ausgerüstet mit 10 Mark Taschengeld, einem Reiseatlas, warmer Bekleidung und einem Freifahrtsfahrscheinheft vom Vater, tritt er die Reise in den Harz an. Doch er kommt nur bis nach Nordhausen. Als er in die Harzquerbahn umsteigen will, muss er feststellen, dass er den letzten Zug verpasst hat. Uwe übernachtet in einem Treppenaufgang. In diesem Moment verlässt ihn der Mut. Soll er die Flucht wirklich alleine wagen? Uwe beschließt, sein Vorhaben zu verschieben und kehrt am nächsten Morgen nach Halle zurück. Auf dem Schulhof erzählt er einigen Mitschülern von seinem Vorhaben. Die meisten verhalten sich ablehnend. Nur Heiko Runge ist interessiert. Wir haben uns drüber unterhalten. Wie gesagt, wir waren Kumpels. Ich kannte seine Situation. Wusste, dass er nicht unbedingt der Goldsohn war für die stolze Mutter. Und er kannte meine Situation. Heiko Runge ist ein hochgewachsener, schlanker, sportlicher, gut aussehender Junge mit mittellangen, dunkelblonden Haaren. In seiner Freizeit macht er Leichtathletik. Von seiner Mutter fühlt er sich meistens nicht ernst genommen. Obwohl er 1,80 Meter groß ist, nennt sie ihn immer noch Mümmel. Eine Freundin hat er auch noch nicht. Doch er gibt sich schon betont männlich, mit modischer Jeans und Parka. Für seine Kumpels hat Heiko immer eine Zigarette dabei. Und was die Mutter nicht weiß, gelegentlich trinkt er auch schon mal ein Bier. Der früh verstorbene Vater hat eine Lücke hinterlassen. Heikos Mutter, Inge Runge, arbeitet im Schichtdienst als Ofenfahrerin in den Buna-Werken. Sie ist engagiertes SED-Parteimitglied und arbeitet nebenbei auch noch in der Gewerkschaft mit. Dabei ist ihre Freizeit ohnehin schon knapp bemessen. Für Heiko und seine 3 Jahre ältere Schwester bedeutet dies, dass sie oft alleine klarkommen müssen. Aktuell gibt es ein ganz besonderes Problem. Die Schule hat Inge Runge zu einem Gespräch einbestellt, denn Heiko wird die Abschlussprüfung wahrscheinlich nicht bestehen. Die Mutter, die war halt, dominant kann man nicht sagen, aber sehr erfolgsverwöhnt. Sie hat so Parteischule und Gewerkschaftsschule gemacht und so weiter. Und die Tochter, also seine Schwester, die jetzt 10. Klasse mit Prädikat sehr gut bestanden. Mutter und Tochter sind ein eingespieltes Team. Heiko mit seinen schwachen schulischen Leistungen ist zunehmend in eine untergeordnete Rolle geraten. Während seine Schwester bereits sein Pädagogikstudium aufgenommen hat, will Heiko von Beruf nur Maurer werden. Seine ehrgeizige Mutter ist darüber mehr als verärgert. Nach ihrer Auffassung ist der Junge sowieso viel zu leichtgläubig und pflegt Umgang mit den falschen Freunden. Deshalb gibt es ständig Spannungen zwischen Mutter und Sohn. Und er war halt der Loser, ne? Und da war sofort bereit mitzukommen. Klar, mache ich, sagte. Im Gegensatz zu Uwe ist Heiko eher der draufgängerische Typ. Heiko, der war so wesentlich schneller als ich, wesentlich impulsiver als ich. Damit hat sich für die geplante Flucht ein denkbar ungleiches Gespann gefunden. Und Woche drauf bin ich dann mit Heiko los. Ohne irgendwelche großartigen Planungen. Kapitel 3. Die Flucht. Samstag, 8. Dezember 1979. Auf dem Hauptbahnhof Halle kauft Heiko eilig noch eine Fahrkarte. Uwe hat wieder einen Freifahrtschein dabei. Es ist 8.24 Uhr. Die Jungen sitzen bereits im Zug, als sie in eine Kontrolle der Transportpolizei geraten. 2 Jugendliche auf der Fahrt in ein grenznahes Gebiet gelten als verdächtig. Doch Uwe kann die Situation entschärfen. Meine Oma, die wohnt da und da, Straße genannt. Da gab es keine Fragen mehr, kommt mal weiter von. Es ist ungemütliches Wetter an diesem 2. Adventswochenende. Im Harz herrschen Nebel und Nieselregen. Die Temperaturen liegen bei 8 Grad. Sie besteigen den Zug der Harzquerbahn. Dieser setzt sich pünktlich 11.21 Uhr in Bewegung. Uwe weiß, bevor die Fahrt durch das Sperrgebiet beginnt, müssen sie den Zug bereits verlassen haben. Ja, auf diesen Bahnhöfen Elend und Sorge wurden auch Kontrollen durchgeführt. Es könnte ja sein, dass irgendwelche Leute unberechtigt dort aussteigen. Wir sind in Bellingstein ausgestiegen, schnurstracks in Richtung Westen gegangen. Dann kam dann irgendwann so das erste Schild von wegen Sperrgebiet. War ja nur witzig, ne? War ja bloß ein Schild. Irgendwann stand man vor dem ersten Zaun. Und da war ein großes Schild dran von wegen Hochspannung, Lebensgefahr. Aber dann keine Isolatoren in den Stachel treten und nichts. Ne? Also, lachhaft, da sind wir da durch. Und da war jeder Meinung, dass da nichts mehr passiert ist. Und der nächste Zaun ist der Westen. Alarmgruppe, Grenzalarm! Alarmgruppenführer zu mir! 15.03 Uhr. Die Jungen ahnen nicht, dass sie bereits am ersten Zaun, von den Grenzern Bimmelzaun genannt, Alarm ausgelöst haben. Auslösung Grenzsignalzaunfeld 96. Jetzt entscheiden Sekunden. Vorausgedachte und trainierte Handlungen müssen unter Beachtung der konkreten Lage wie ein Uhrwerk ablaufen. Der Kommandeur Grenzsicherung muss sich kurzfristig entscheiden, mit welchen Kräften er wo die grenztaktische Handlung Abriegelung durchführen will. Das ist immer auch eine politische Entscheidung. Ich befehle, sofort Postenpunkt 244 besetzen. Im Zusammenwirken mit der Alarmgruppe abriegeln. Ralf Schröder war während seines Grundwehrdienstes für die Wartung von Sperranlagen an der Grenze zuständig. Der erste Zaun, ein Bimmelzaun mit 10 cm Abständen Drähte gespannt. Und wenn die berührt wurden, kam es zum Kontakt. In der Führungsstelle gab es dann ein Signal, welches Feld welchen Abschnitt ausgelöst hatte. 44, hier 04 kommen. 44 kommen. Beginne mit der Kontrolle des K2 und des Grenzsignalzaunes. Kommen. 15.17 Uhr. Verstanden, kommen. Oberfeldwebel Hort von der 7. Grenzkompanie stellt auf dem 3-Meter-Kontrollstreifen Fußspuren von zwei Personen fest. Drei Drähte aus dem Grenzsignalzaun sind herausgerissen. Wenn dann festgestellt wurde, dass da eine Grenzverletzung stattgefunden hat, dann ging das über die Führungsstelle, dann flog sofort eine Kompanie raus. Soldat Eberhard Otto versah 1979 seinen Grundwehrdienst in Sorge. Seine Kompanie hatte zwar gerade keinen Dienst im eigenen Abschnitt, aber er gehörte an diesem Tag zum Alarmzug. Beim Azug, das waren 8 Mann plus Fahrer, Beifahrer. Die wurden dann aufgeteilt auf das Stück, wo der, ich sag jetzt mal, wo eine Spur oder es ausgelöst wurde. Ich bin 3 Postenpunkte weiter abgesetzt worden. Das wurde ja primär auf ein Ello entschieden, wer wo abgesetzt wurde. Und dann ging das laufend. Ja, so habe ich dann 2 Postenpunkte weiter oder 3 Postenpunkte weiter gelegen und habe das Ganze am Funk mitgehört. 44 kommen. Abriegelung an den befohlenen Postenpunkt bezogen. Kommen. Verstanden. Ja, dann haben wir da gelegen und dann hat man schon mal das Knacken gehört im Wald, dass da jemand durchlief. Ja, da hast du gedacht, hoffentlich passiert es bei mir nicht, hoffentlich kommt bei mir keiner rein. Die Augen, die wurden immer größer, der Kopf geht wie eine Rundumleuchte, Angst macht sich breit, Herzschlag geht höher, merkt das Herz bis hoch an den Hals und ja, zittern, die Hände zittern wie verrückt, da hört man das Magazin klappern. Es ist jetzt kurz vor 16 Uhr. Inzwischen versuchen sich Uwe und Heiko auf den vorderen Grenzzaun zuzubewegen. Das Gelände ist bewaldet. Fast eine Stunde laufen sie schon durch dieses Gebiet. Immer schön an der Schneise lang, wo da die Gabeltrasse war. Aber da konnten wir ein bisschen laufen. Restfreie Urwald, da kamen sie eh nicht durch. Ja, da sind wir lang gegangen. Wohl meinend, dass da keiner mehr sein kann. Plötzlich fährt ein LKW an ihnen vorbei. Es ist der Alarmzug, der alle 150 Meter ein Postenpaar zur Abriegelung absetzt. Noch sind sie unentdeckt geblieben. Aber sie wussten eigentlich nicht, dass ihnen die größte Gefahr noch bevorgestanden hätte. Nee, das war nicht. Schließlich erreichen die Jungen eine Waldkante. Vor ihnen liegt der Kolonnenweg. Und dann ein weiterer 3 Meter hoher Grenzzaun, an dem, für die Jungen fast unsichtbar, Selbstschussanlagen befestigt sind. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass die Posten vor diesem ersten Zaun sind. Dass dann das Minenfeld kommt, der zweite Zaun und dann hat der Westen. Ja, dass die Minen nicht im Boden liegen, sondern an dem Zaun befestigt sind, das wussten das sie wussten natürlich wir auch nicht. Also sie wären in ihren sicheren Tod gelaufen. Ja. Beide. Also diese Selbstschussanlagen, das waren Minenkörper, die durch eine mechanische, elektronische Auslösung eben explodierten. Diese Minenkörper bestanden aus Gips und in dem Gips eingegossen etliche Quadratwürfel Metallschrott. Und diese Minen hatten eine Streuweite von 110 Meter. Und wenn diese Metallkörper irgendwo eingeschlagen haben, haben die eine verheerende Wirkung erreicht. Es ist jetzt kurz nach 16 Uhr. Die Dämmerung setzt ein und der Nebel wird immer dichter. Uwe und Heiko laufen vorsichtig weiter im Schutze der Waldkante. Ohne es zu ahnen, bewegen sie sich nun direkt auf ein Postenpaar zu, das in der Deckung vor ihnen liegt. Uwe schleicht vorne weg und Heiko folgt ihm vorsichtig in einigem Abstand. Er ging dann relativ schnell. Und so aus meiner Erinnerung heraus hörte ich dann nur dieses Durchladen der Maschinengewehre. Das kannte ich vom GST, von militärischer Ausbildung von der Schule her. Und da sind wir beide erstmal in Deckung gegangen, in so eine Senke. Im Gegensatz zu Heiko bin ich liegen geblieben und Heiko, der wollte wieder zurück. Er meinte dann losfleischig zurück. Dem wird ist er schon aufgesprungen. Den in die Schusslinie rein. Die Kugeln, die fliegen hier auf, flogen hier irgendwie drüber. Ich blieb ja in der Senke. Ja, und dann haben wir es da schießen gehört. Die beiden Posten sind der 24-jährige Gefreite Jürgen Albrecht und der 22-jährige Soldat Klaus Meyer. Sie haben die Jungen etwa 30 Meter vor sich entdeckt und unter gezieltes Feuer genommen. Und Augenblicke später standen da schon welche bei uns. Die haben mich dann aus der Senke rausgeholt. Da war erstmal Ruhe eine ganze Zeit. Dann hat man von Ruhe Geisters gehört, die Leute. Ihr Mörder, ihr Schweine. Hohe Geis war der gegenüberliegende Ort im Westen. Postenführer Jürgen Albrecht hatte in der Situation den Befehl zum Schießen gegeben. In einem Fernsehinterview wird er viele Jahre später versuchen, diese Entscheidung auch vor sich selbst zu rechtfertigen. Grenzverletzer aufzuspüren, festzunehmen, unschädlich zu machen bzw. zu vernichten. Wenn eben auf Dauerfeuer steht, das ist eine Sekunde, da ist das Magazin leer. Und dann müssen Sie auch sehen, die Aufregung. Noch nie gehabt. Ist auf Dauerfeuer immer durchdrücken, ist das Magazin leer. Und davon hat er bloß einen Schuss getroffen. Dann fuhr der erste B3 vorbei. In dem Geländewagen sitzt der stellvertretende Kompaniechef Oberleutnant Hans-Ulrich Goldhahn. Er trifft auf zwei Grenzposten, die nervlich völlig am Ende sind. Warum sind die denn nicht stehen geblieben? Mit diesen Worten hat Soldat Klaus Meyer seine Waffe weggeworfen. Der Gefreite Jürgen Albrecht sichert Uwe Fleischhauer, der vor ihm mit dem Gesicht nach unten liegt. Etwas abseits wird Heiko gefunden. Aus seiner Jacke quillt Blut. Dann hörte ich wohl einen von den Grenzern sagen, der erlebt Weihnachten nicht mehr. Oberleutnant Goldhahn stellt fest, dass Heiko keinen Puls und keine Atmung mehr hat. Wenig später treffen auch Kompaniechef Helmut Piotrowski und sein Stellvertreter Stefan Bremer ein. Über das Grenzmeldenetz können die Posten mithören. Jedes Postenpaar hatte ja eine Nummer. Ne? Und der Politnik, der ist dann da hingekommen. Der Hauptmann Bremer. Der hatte auch eine Nummer. Der 550 meldet sich und dann hat er da erzählt. Das Schwein ist tot, jetzt läuft er aus, jetzt läuft das Schwein aus. Eile ist für die Grenzer nun nicht mehr geboten. Dem Toten werden die Habseligkeiten abgenommen. Major Piotrowski lässt die Leiche in seinen Jeep legen und in die Kompanie fahren. Dort wird der Leichnam in einer Garage deponiert. Ja, erstmal blieb ich dann eine ganze Weile auf dem Acker liegen, da auf der Wiese. Irgendwann kam dann mal so ein Jeep, wurde ich dann da reingeschmissen. Die Grenzer, die da mitgefahren sind, hatten dann ihre Stiefel auf mir drauf. Ich lag da auf dem Boden. Irgendwo ging meine Brille auch verloren. Dann wurde ich erstmal in so eine Kaserne gefahren. Da stand ich eine ganze Weile auf dem Flur rum. Da war es frisch gemalert. Und ich war nicht unbedingt sauber. Piotrowski ist schwer verärgert. Eigentlich hätte er Dienst frei gehabt. Stattdessen erwartet ihn nun eine Nacht voller unangenehmer Nachfragen. Denn seine Soldaten haben auf zwei Jugendliche geschossen. Selbst nach den Gesetzen der DDR war diese Vorgehensweise nicht legal. Als er zurück in die Kaserne kommt, steht vor seinem Dienstzimmer Uwe Fleischhauer. Piotrowski kann nicht anders. In diesem Moment lässt er seiner Wut freien Lauf. Er misshandelt den Jungen mit Tritten in den Hintern und gegen die Schienbeine. Der stand dann in der Kompanie bei uns an der Wand, breitbeinig, sich da eingemacht vor Angst. Der hat ein paar Stunden gestanden mit einem Hund hinter sich und einem Grenzaufklärer mit der Kaschi auf dem Stuhl. Inzwischen sind auch die Mitarbeiter der Staatssicherheit eingetroffen. Die Spurensicherung hat begonnen. Der Tod eines 15-Jährigen an der Staatsgrenze West setzt ein gewaltiges Räderwerk in Gang. Der Vorfall ist äußerst brisant und wird umgehend bis in die höchste Ebene gemeldet. Zu den Empfängern gehören der Staatsratsvorsitzende Honecker, Verteidigungsminister Hoffmann, die beiden stellvertretenden Minister für Staatssicherheit, Mittig und Neiber, sowie ausgewählte Hauptabteilungen des MFS in Berlin, sowie deren Bezirksverwaltungen. Ja, dann kam die erste Vernehmung. Herr Fleischhauer, Sie wurden am 8.12.1979 um 16 Uhr bei dem Versuch, die Staatsgrenze der DDR zur BRD im Raum Sorge ungesetzlich zu überwinden, durch Angehörige der Grenztruppen der DDR gestellt und vorläufig festgenommen. Äußern Sie sich hierzu. Es ist richtig, dass ich gemeinsam mit meinem Freund Heiko Runge versucht habe, die Grenze illegal nach der BRD zu überwinden. Welche Vorbereitungen wurden von Ihnen als auch von Runge zur Realisierung Ihres gemeinsamen Vorhabens getroffen? Heiko hat meines Wissens nach bereits am Donnerstag oder Freitag seinen Campingbeutel mit Bekleidungsstücken gepackt, welchen er dann in seinem Keller aufbewahrte. Im Keller aufbewahrte? Am Morgen hat er dann noch eine Flasche selbstgemachten Erdbeerwein eingepackt. Soweit er mir erzählt hat, hat er seiner Mutter lediglich gesagt, dass er in die Schule geht. Dann wurde ich irgendwann in der Nacht nach Magdeburg gefahren, erst nach Wernigerode. Dann wurde ich nach Magdeburg gebracht, dann kam nochmal eine Vernehmung. Kapitel 4. Leichensache Runge. Es ist ein früher Sonntagmorgen, als die Staatssicherheit Heikos Leiche zum Institut für gerichtliche Medizin nach Magdeburg bringen lässt. Dort nimmt Institutsleiter Professor Friedrich Wolf gemeinsam mit Jörg Semmler, zu diesem Zeitpunkt ein junger Assistenzarzt, die Obduktion vor. Ich finde eben nicht zum Sachverhalt, sondern ganz allgemein, dass es ein Durchschuss ist, ein Brustkorbdurchschuss. Das ist ein ganz normales Protokoll und das ist so richtig beschrieben und deckt sich mit den Fotos. Dr. Jörg Semmler leitet heute das Brandenburgische Landesinstitut für Rechtsmedizin in Potsdam. Anhand des Totenscheins und des Sektionsprotokolls versucht er noch einmal, den Fall Heiko Runge zu rekonstruieren. Die Obduktion hier und das Dokumentierte ist nachvollziehbar. Dass man jetzt nicht geschrieben hat, der ist an der Grenze erschossen worden beim Fluchtversuch, das ist einfach den Auflagen geschuldet oder der Zeit geschuldet. Können Sie aufgrund der Art der Verletzung sagen, ob der Junge leiden musste oder ist es ein relativ schneller Tod gewesen? Schnell gegangen. Schwere, große Lungenverletzung. Im Minutenbereich dürfte der Tod eingetreten sein. Der Totenschein ist am 9.12. um 10 Uhr ausgestellt, an einem Sonntag. Ja, Sie haben ihn unterschrieben. Also ich weiß nicht, ob Sie es auch wirklich ausgefüllt haben. Oder. Aber es ist Ihre Unterschrift, oder? Ja. Der Rechtsmediziner macht ja nur diesen unteren Teil hier. Ach, Sie haben den Rest des Protokolls gar nicht gesehen, oder? Das weiß ich nicht. Das wird von dem, der als erster bei der Leiche ist, gemacht. Da muss ja ein anderer das gemacht haben, der gescheitert worden ist. Bei der Durchsicht des Totenscheins fällt eine Unregelmäßigkeit auf. Eigentlich müsste der erste Teil des Dokuments von jenem Arzt ausgefüllt worden sein, der vor Ort den Tod festgestellt hat. Doch Unterschrift und Stempel des zuständigen Arztes Dr. Scholz in Sorge fehlen. Eine amtliche Feststellung des Todes von Heiko Runge scheint damit nicht erfolgt zu sein. Trotzdem finden sich an der fehlenden Stelle Eintragungen. Da steht ja auch Ort Sorge, wo er ausgefüllt worden ist. Also zumindest steht auch die richtige Todesursache, da bin ich ja schon beruhigt. Wurde dieser Teil des Dokuments erst nachträglich ausgefüllt? Fest steht, dass die Staatssicherheit zu diesem Zeitpunkt beginnt, die Unterlagen zu manipulieren. Um den wahren Sterbeort nach außen hin zu verschleiern, wird der Totenschein nicht ins zuständige Standesamt Wernigerode geschickt, sondern nach Halle-Neustadt. Aktennotiz. Leichensache Runge Heiko. Am 12.12.1979 wurde die Mitarbeiterin für Personenstandswesen, Genossin Kaiser, aufgesucht, zwecks Beurkundung des Todes. Sie weigerte sich, die Sterbeurkunde auszustellen, mit dem Hinweis auf die Weisung, dass die Beurkundung an dem Ort zu geschehen hat, wo der Tod eingetreten ist. Sie habe sich bei ihrer Vorgesetzten beim Rat des Bezirkes, Genossin Eckstein, erkundigt, die eine Beurkundung auch ablehnte. Ihr wurden keine Erklärungen über die Todesursache gegeben. Am 13.12.1979 gegen 11.30 Uhr erfolgte durch die Genossin Kamlott, Standesbeamte in Halle-Neustadt, die Beurkundung. Diese erklärte, dass es auf Weisung des Rates des Bezirkes erfolgt. Gezeichnet Hauptmann Uta Mecklenburg. Während die Staatssicherheit fieberhaft versucht, die wahren Umstände von Heikos Tod zu vertuschen, suchen in Halle-Neustadt zwei Familien nach ihren Kindern. Am 10. Dezember 1979 erscheint Inge Runge bei der Kriminalpolizei und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Doch das Ministerium für Staatssicherheit lässt die Anzeige mit dem Vermerk, beide Personen sind wieder anwesend, sofort einziehen. Einen Tag später werden Inge Runge und ihre Tochter zur Staatsanwaltschaft Halle-Neustadt einbestellt. Dort wird ihnen eröffnet, dass Heiko tot ist. 1995 erinnert sich Inge Runge in einem Fernsehinterview. Wie ist es denn passiert? Und da sagte sie nur zu mir, also ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als dass Ihr Junge in die Nähe von einer militärischen Anlage gekommen ist und dabei einen Unfall erlitten hat. Das war alles. Ich sage, wie ist denn das möglich? Erzählen Sie, wenn Sie mehr wissen, sagen Sie mir doch, wie und wann und wo. Ja, mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Und außerdem, damit brach sie dann das Gespräch ab, hören Sie auf zu heulen. Sie haben vielleicht einen Vaterlandsverräter geboren. Aktennotiz, Ermittlungsverfahren, Todesfall Heiko Runge. Im Verlauf der weiteren Unterhaltung konnte erreicht werden, dass sowohl Frau Runge als auch ihre Tochter versicherten, über die ihnen bekannt gegebenen Umstände des unnatürlichen Todes des Heiko nicht mit Dritten zu sprechen. Von einer Traueranzeige in der Presse wollen sie Abstand nehmen. Am gleichen Tag wird auch die Schule informiert. Wenig später erfahren Heikos Mitschüler, Uwe und Heiko hätten eine Straftat begangen und seien deshalb nicht mehr Schüler dieser Schule. Doch der Todesfall zieht immer weitere Kreise. Auch in den beteiligten Grenzkompanien ist der Vorfall ein Thema, zumindest hinter vorgehaltener Hand. Soldat Andreas Schlick erfährt von den Todesschüssen, als er gerade von einem Sonderurlaub zurück in die Kompanie kommt. Bei uns war ja sowieso bei Strafe verboten, überhaupt über diese Vorfälle zu reden. Ja, aber ein gewisser Buschpunkt funktioniert ja trotzdem. Deshalb leitet die Unterabteilung Abwehr des MFS in Halberstadt ein ganzes Bündel von Sofortmaßnahmen ein. Dazu gehören die Erfassung und Belehrung aller Personen, die Kenntnis von dem Vorfall haben, sowie eine umfassende Postkontrolle in der 7. und 8. Grenzkompanie. Aktennotiz. Unterabteilung Abwehr Halberstadt. Zu der am 8.12. erfolgten Anwendung der Schusswaffe bei der Festnahme gibt es laut Bericht des Führungs-IM sehr wenig offene Äußerungen im Personalbestand. Maßnahmen. Der Führungs-IM Max Siege wurde unter Nutzung seiner Dienststellung beauftragt. Erstens. Aufklärung des tatsächlichen Stimmungsbildes der Einheit. Zweitens. Abschöpfung und Auftragserteilung an die IMS Franz Schlosser und Thormann. Absicherung des Gefreiten Albrecht und Soldat Meier. Termin für nächsten Treff 16.12.1979. Ein besonderes Problem sind die Schützen. Vor allem Klaus Meier gilt als psychisch labil und hat bereits mit anderen Soldaten der Einheit über die Ereignisse gesprochen. Unter einem Vorwand müssen Jürgen Albrecht und Klaus Meier schließlich zum Innendienst wechseln, in den Stab des Grenzregiments 20. Im Stab ist IMS Günther auf sie angesetzt. IMS sind spezielle inoffizielle Mitarbeiter, die für die Staatssicherheit in besonders gefährdeten Bereichen operieren sollen, um Gefahren für die Sicherheit vorbeugend zu erkennen. IMS Günther zeigt sich besorgt darüber, dass beide Schützen trotz eines ausdrücklichen Verbots auch im Stab zu reden beginnen. Deshalb werden sie nach kurzer Zeit in ihre alte Kompanie zurückversetzt. Das MFS hofft, dass mit dem kommenden Diensthalbjahrwechsel der Vorfall vergessen sein wird. Doch daraus wird nichts. Kapitel 5: Die Banner-Kompanie. Die Grenzsoldaten bei Sorge sind etwas Besonderes, werden mehrfach ausgezeichnet. Das war die Banner-Kompanie, die hatte die Ehrenbanner in Berlin immer abgefasst und hatte die auch immer wieder verteidigt. Verantwortlich ist Kompaniechef Helmut Piotrowski. Er stammt aus einfachsten Verhältnissen. Nach dem Krieg geht er zunächst zur deutschen Grenzpolizei. Als er nach deren Auflösung von den Grenztruppen der Nationalen Volksarmee übernommen wird, gelingt ihm eine Offizierskarriere bis zum Major. Karl Eduard von Schnitzle interviewt ihn 1977 für seine Fernsehreportage aus dem Harz. Es ist kein Zufall, dass hier an dieser Staatsgrenze tagtäglich und immer wieder von neuem provokatorische Handlungen der Kräfte des Gegners bis hin zu Beschimpfen, zum Beschießen von Grenzposten stattfindet. Diese Dinge erleben meine Soldaten tagtäglich im Grenzdienst. Der Gegner meint es bitter ernst mit dieser Staatsgrenze und hat weder die Absicht, heute noch morgen diese Staatsgrenze als völkerrechtlich anzuerkennen. Lothar Demny, damals Hauptfeldwebel in der Grenzkompanie Sorge, charakterisiert seinen früheren Vorgesetzten so. Es war ein harter Hund, aber gerecht. Der hat viel abverlangt von Vorgesetzten. Meistens hat er mehr der Vorgesetzten Dampf verpasst wie der Soldaten. Und war geradlinig, nicht nachtragend. Der konnte jemanden zusammendonnern. Aber hinterher wurde darüber nicht mehr gesprochen, da war es vorbei. Und das war eben noch so ein Kompaniechef, alte Schule, würde ich sagen. Aber das sind auch meistens Leute gewesen, die haben gar keine richtige, in dem Sinne keine Berufsausbildung gehabt, sondern die wurden delegiert. Frank Lorenz gehörte als Absolvent der Offiziershochschule zur jüngeren Generation. Also ich kam 1978 als blutjunger Offizier in die Kompanie nach Sorge. Man hatte ja gar keine Vorstellung, man wurde ja nur ausgebildet und man kam ja raus, ohne zu wissen, wie es dort tatsächlich geht. Der damalige Kompaniechef, der war so ein, naja, ich sag jetzt mal Haudegen, der nur mit Dampf, Druck und Drill gearbeitet hat, also immer laut rumgebrüllt hat und natürlich auch solche Formulierungen gebrauchte, wenn ihr jemanden seht, der wird abgeknallt und es war ein sehr raues Klima, muss ich sagen. Der war unnahbar, aber der Mann, mit dem konnte man nicht normal reden. Der konnte auch nicht ins Augen gucken, wenn der geredet hat und immer weggeguckt. Im Grenzdienst draußen war es ein Schwein. Mich hat er im Winter aufgelauert, im Schneehemd alleine, an Zahn 1, also auf Kolonnenweg, hat sich da zusammengerollt nachts. Dann bin ich da vorbeigelaufen. Dann kam der von hinten mit der Hand und hat mir die Schulter geschlagen. Ihre Waffe hängt nach unten, das ist Grenzdienst, hat alle geblökt wie ein Schwein. Ne? Da bin ich bald gestorben. Da habe ich meine Knarre weggeworfen, war Schreck. Ja. Und das hat er mit zu viel gemacht. Eine besondere Härte zeigt Helmut Piotrowski auch, wenn es um den sozialistischen Wettbewerb geht. 1979 wetteifern alle Grenzkompanien um den Titel Beste Einheit. Der sozialistische Wettbewerb steht ganz im Zeichen des 30. Jahrestages der DDR. Für die Kompanie Sorge geht es darum, den Titel als beste Einheit zu verteidigen. Doch dazu darf es zu keinem einzigen Grenzdurchbruch kommen, koste es, was es wolle. Bei Anruf erfolgt Magazinwechsel. Das hat er immer gesagt. Zu jeder Vergatterung. Das konnten wir schon im Chor, hätten wir das alle mitsingen können. Das heißt eigentlich, es wird kein Warnschuss abgegeben, sondern es wird sofort das gesamte Magazin leer geschossen. Er hat ja gesagt, da gab es ja Befehl bei Antreffen eines Grenzverletzers, Anruf, Warnschuss und dann gezieltes Feuer auf die untersten Extremitäten. Und Piotrowski hat das umgewandelt und hat gesagt, bei Anruf erfolgt Magazinwechsel. So hat er das umgewandelt. Das ist eine sehr persönliche Auslegung des Schießbefehls gewesen. Genau, seine ganz persönliche Aufforderung. Und so hat er auch seinen Grenzdienst gemacht. Was der wollte, das lief. Das hat er durchgesetzt. Gnade und Barmherzigkeit. Da gab es eben keinen Urlaub. Was soll's? Blieb eben da. Und Ausgang? Dein Kranspiegel ist nicht sauber. Wegtreten. Diskussion? Keine. Wegtreten. Mhm. Das war ein Schwein. Echt, das war kein Mensch. Und da haben alle drunter gelitten, auch die Offiziere. Dieser harte Kurs von seiner Seite aus, also der Ruf, ist ihm vorausgeeilt. Damit diese Grenze, diese Staatsgrenze zur Bundesrepublik Deutschlands niemals Anlass eines Krieges wird, deshalb versehe ich meinen Dienst als Offizier an der Staatsgrenze West. Kapitel 6. Nachspiel. Am 12.12.1979 lässt das Ministerium für Staatssicherheit die Leiche von Heiko Runge von Magdeburg nach Halle überführen. Der Grund? In der gefälschten Sterbeurkunde steht nun Halle-Neustadt als Sterbeort. Auch Inge Runge soll ihren Sohn nun zum letzten Mal sehen, jedoch nicht um Abschied zu nehmen, sondern um ihn zu identifizieren. Müssen Sie sich vorstellen, ich will zulaufen, hab die Blume in der Hand, mache 3 Schritte, da wäre ich festgehalten. Ich sage, ich will die Blume dem Jungen geben. Da fasst mich der eine so derb hier am Arm und wirft die Blume nach unten. Die haben mich rechts und links festgehalten. Ich durfte nur so gucken und durfte bestätigen, dass das mein Sohn ist, der da liegt. Inge Runge ahnt nicht, dass inzwischen ihre Wohnung abgehört wird. Verwanzt bei einer Hausdurchsuchung. Das MFS will nichts dem Zufall überlassen und übernimmt auch die Regie bei der Beerdigung ihres Sohnes. Dabei soll der Kreis der Trauernden unter allen Umständen so klein wie möglich gehalten werden. Engster Familienkreis, keine Mitschüler und Freunde. Die Beerdigungskosten trägt das MFS. Zugleich wird eine Überwachung des Urnenbegräbnisses am 18.12.1979 angeordnet. Einen Monat später lässt das Ministerium die Akte Heiko Runge schließen und versiegeln. Unterdessen wartet Uwe Fleischhauer auf seine Verurteilung. In der UAV war ich 5 Monate. Was haben Sie vom Prozess mitbekommen? Es ging relativ schnell. 2 Tage waren es, glaube ich, 2 Prozesstage bis zur Urteilsverkündung. Weil er noch minderjährig ist, bleibt das Gericht bei der Mindeststrafe. Und die war 1 Jahr. Danach ging es nach Dessau. Jugendstrafvollzug nach Dessau. Ursprünglich war er von einer 2-jährigen Haftstrafe ausgegangen. Uwe wäre dann volljährig aus dem Gefängnis entlassen worden. Ja gut, ich habe ja weniger bekommen, als ich eigentlich wollte damals. Von daher. Also zur Verständnisfrage nochmal, Sie wollten länger in Haft bleiben, unbedingt um dieses 18. Lebensjahr zu erreichen, um danach um nicht nach Hause zu müssen. Im September 1980 beginnt er eine Lehre als Chemiefacharbeiter in den Buna-Werken. Bereits in der Haft hat Uwe versucht, eine Ausbildung anzufangen. Ich habe in Dessau, wo die Ausbildung angefangen hat, da habe ich mal wieder so einen persönlichen Auftrieb bekommen. Es gab so viel den Klick bei mir, dass ich ja doch nicht unbedingt ein Loser bin, sondern auch was kann. Ne? 1,5 Jahre nach der Lehre habe ich dann das erste Mal Schichtleiter gearbeitet in Buna. Und wurde dann aber von unserem Abteilungsleiter ein bisschen ausgebremst, was die Meisterschule anbelangt, die ich da nicht gemacht habe, weil der halt als Abteilungsleiter meine Vorgeschichte kannte. Kapitel 7. Neue Zeiten. An der Grenze im Harz gibt es eine Veränderung. Nur ein halbes Jahr nach Heiko Runges Tod wird Major Helmut Piotrowski als Kompaniechef abgesetzt. Die Gründe für seinen Abgang sind bis heute nicht restlos geklärt. Es gab die wildesten Gerüchte, die gingen bis dahin, dass er irgendwelche Soldaten sexuell belästigt hätte. Der Grund war, dass er einen Gefreiten vergewaltigt hatte im Grenzdienst. Und der hat dann seinen Vater angerufen. Und sein Vater war ein hohes Tier bei der Staatssicherheit. Und der war dann innerhalb von ein paar Stunden war er weg. Und zu uns ist dann mal zu einem Appell gesagt worden, Genosse Biotrowski ist zu höheren Aufgaben ins Regiment berufen worden. Im Herbst 1980 wird Frank Lorenz neuer Kompaniechef in Sorge. Frank Lorenz, Obmann der Grenztruppen, Kompaniechef. Ich bin Winzer, von Beruf Offizier und darin sehe ich meine Verantwortung. 92.11, Berlin. Für mich stand in erster Linie erst gar nicht die Frage, anders machen. Ich habe einfach versucht, das auf die normale menschliche Art zu machen und zu sagen, wir haben alle die Verantwortung, diesen Abschnitt von Pi mal Daumen 15 Kilometern sauber zu halten. Mit der Übernahme der Einheit wird Frank Lorenz der jüngste Kompaniechef in der DDR. Deshalb dreht die DEFA einen Dokumentarfilm über ihn. 50 mit Dienst an der Grenze, Verantwortung für den Frieden. Für Frieden und Sozialismus, die unlösbar zusammengehören. Beide bewahren einander. Zu hören sind zwar die gleichen alten Phrasen, doch die Bilder zeigen Unerhörtes. Zum ersten Mal wird der DDR-Öffentlichkeit die Grenze mit all ihren Sperranlagen gezeigt. Ich gebe vor, die 10 kommt. Die 9. Bestätigt ordnungsgemäße Kontrolle der Dokumente. Komm. Man sieht im Hintergrund den Kronweg mit dem Zaun. Und wir fahren hier unmittelbar an dem Zaun entlang. Also für damalige Verhältnisse nicht vorstellbar, dass man sowas in der Öffentlichkeit zeigen konnte. Als der Film Anfang 1989 im Vorprogramm der DDR-Kinos läuft, kündigt sich bereits eine neue Zeit an. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Es gab dann also einen Tag später, nachdem Schabowski das gesagt hat, am Abend diese Veranstaltung in der Kirche in Bennigenstein, und das war nur noch eine Schreierei, Brüllerei, und so die Emotionen von den Menschen, die schossen einfach über die Kanten drüber weg. Und es wurden alle, sage ich mal, ob Stasi, ob Polizei und ob Bürgermeister oder Parteisekretär, mit Worten fertig gemacht. Und ich saß dort vorne in der ersten Reihe und mir war völlig klar, dass ich auch noch aufgefordert wäre, nach vorne zu gehen und als Rednerpult. Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte, ich wusste es nicht. Und auf dem Weg zu diesem kleinen Rednerpult hin, habe ich mir überlegt, du sagst, jetzt morgen früh öffne ich die Grenze, Straße Bennigenstein, Hohe Gais. Und dann schlugen die Emotionen um, ich wurde gefeiert und die Veranstaltung war beendet. 1992, 3 Jahre später, schlägt ein Kriminalpolizist aus Berlin die versiegelte Akte zum Fall Heiko Runge wieder auf. Er ist von der Staatsanwaltschaft beauftragt worden, die Ermittlungen zu ungeklärten Todesfällen an der innerdeutschen Grenze aufzunehmen. Kurz darauf übernimmt der Magdeburger Staatsanwalt Wolfram Klein den Fall. Das Besondere war, dass hier es um den Fluchtversuch von 2 15-Jährigen ging, weshalb wir das auch zunächst als Exzessfall eingeordnet haben. Als Exzessfall haben wir die Fälle angesehen, in denen Schützen über den normalen Fall, in dem wir von einem gewissen Befehlsnotstand ausgingen, hinausgegangen sind und auch nach Anwendung der Auffassung der damaligen DDR Ermittlungen wegen Totschlags hätten eingeleitet werden müssen. Im Mai 1996 findet in Magdeburg der Prozess gegen die beiden Todesschützen Jürgen Albrecht und Klaus Meyer statt. Inge Runge und Uwe Fleischhauer treten als Nebenkläger auf. Erst jetzt erfährt Inge Runge, wie ihr Sohn wirklich gestorben ist. Als sie zum ersten Mal ihre Stasi-Akte einsehen darf, ist sie schockiert vom Ausmaß der Überwachung durch die Staatssicherheit. Haben die sogar das Begräbnis fotografiert. Wer da gewesen ist, wer nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aufgrund der frisierten Stasi-Akten kann das Gericht nicht herausfinden, wer von den beiden Schützen den tödlichen Schuss abgegeben hat. Die kriminalistische Untersuchung des Ministeriums stellt sich im Nachhinein als wertlos heraus, da keine Spurenträger wie Geschosse, Hülsen und Waffen mehr erhalten sind. Auch der einstige Tatort hat sich nach 1,5 Jahrzehnten zu stark verändert, als dass die Vorgänge noch rekonstruierbar wären. Die Grenzanlagen als Orientierungspunkte für eine erneute Untersuchung existieren nicht mehr. So steht Aussage gegen Aussage. Das war eine Farce, das war kein Prozess, das war eine Farce. Der Richter, der war sowas von befangen hat, der war eindeutig für die beiden Angeklagten. Jedes Mal, wenn da die Sprache gegen die beiden kam, dann kam von ihnen die Gegenfrage, hätte das eventuell nicht doch so sein können oder so sein können? Bis heute ist unklar, ob die beiden Schützen überhaupt gemäß der Dienstvorschrift gehandelt haben. Wurden damals Warnschüsse abgegeben oder haben Albrecht und Meyer gleich scharf geschossen? Für Uwe Fleischhauer steht fest, Die haben erst gerufen, nachdem die geschossen haben. Da stehe ich nach wie vor zu. Das dichte ich mir auch nach 33 Jahren nicht an. Jürgen Albrecht wird vom Landgericht Magdeburg zu 1 Jahr und 2 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Klaus Meyer zu 1 Jahr auf Bewährung. Nach meiner Auffassung hätte hier eine härtere Bestrafung herauskommen sollen. Deswegen habe ich auch eine härtere beantragt. Aber es gehört eben zu den Regeln des Rechtsstaats, dass man sagt, das Gericht urteilt anders. Epilog. Lange Schatten. Unmittelbar nach dem Prozess kommen Jürgen Albrecht und Klaus Meyer in einer Fernsehreportage zu Wort. Jürgen Albrecht. Ich hätte daneben schießen können. Und der Nächste, der hat mir in den Rücken geschossen. Und das wäre nicht mein Kumpel, das wäre nämlich mein Vorgesetzter. So lauten die Gesetze zu DDR-Zeiten und nicht anders. Entweder du schießt den ab oder die schießen dich ab. So war es. Klaus Meyer. Auch heute für mich noch nicht einfach, weil ich teilweise noch davon träume. Und das werde ich wohl, mein Leben doch nicht wieder los. Also, denn man fragt dich ja selber, hättest du irgendwas anders machen können? Oder was hast du dir vorzuwerfen? Und wie gesagt, ich bin nicht der Typ, der sowas auf die leichte Schulter nimmt. Für das ganze Regime kann ich nichts. Also, es tut mir zwar sehr leid, aber mehr als meine Pflicht habe ich nicht getan. Auch Helmut Piotrowski, der ehemalige Kompaniechef, äußert sich 1996 noch einmal. Ich habe mein ganzes Leben lang und auch heute noch Wert darauf gelegt, einen exakten Dienst zu versehen. Ich war auch der Meinung, dass den Kampfauftrag, den ich erhalten hatte, für meine Einheit entsprechend dem Völkerrecht entspricht. Das wurde auch jederzeit betont, wenn es irgendwelche Vorkommnisse gab, die ausgewertet wurden. Es tut mir leid, dass es dort, im Grenzabschnitt, zu den tödlich Verletzten dieses 15-Jährigen kam. Aber die Erfüllung des Klassenauftrages war befohlen. Oberstleutnant Jürgen Schwengner und Oberstleutnant Helmut Lubas gaben einst beim Ministerium für Staatssicherheit die Befehle zur Vertuschung von Heiko Runges tragischem Tod. Doch die Verantwortung dafür lehnen sie ab. Ich würde Sie gerne zum Fall Heiko Runge sprechen, wenn das möglich ist. Kenne ich nicht. Sie haben damals Maßnahmepläne, Protokolle angefertigt, wie man mit seinem Tod an der Grenze umzugehen hätte. Oberstleutnant Jürgen Schwengner. Oberstleutnant Helmut Lubas. Mir ist der Einzelfall nicht geläufig. Meine Schuld, die Sie mit meiner Verantwortung verknüpfen wollen, kann ich im Moment also hier nicht sehen. Inzwischen sind 33 Jahre vergangen. Wer auf dem Gertraudenfriedhof in Halle-Neustadt nach Heiko Runge sucht, findet nicht einmal sein Grab. Ich nehme meinen Frieden mit der ganzen Sache. Die Schuldgefühle wegen Heiko, die waren da. Und irgendwo sind sie heute noch da. Was auch ein Grund ist, warum ich da irgendwo mal nicht immer wieder das Ganze aufführen möchte. Weil das ist ein Fakt, den muss ich für mich verarbeiten. Das ist nochmal eine Tatsache. Hätte ich damals die Schnauze gehalten, wäre er nie mitgekommen. Dann wäre ich allein losgezogen. Und was dann passiert wäre, was mich erwischt hätte oder ob ich da auch bloß verhaftet worden wäre, das sei dahingestellt. Ne? Direkt an der ehemaligen Grenze steht eine schlichte Tafel, auf der alle Todesopfer des Grenzabschnitts Sorge aufgelistet sind. Darunter befindet sich auch der Name von Heiko Runge. Nicht weit von dieser Tafel, im Bahnhofsgebäude von Sorge, ist heute ein Grenzmuseum untergebracht. Bürgermeisterin Inge Winkel hat sich für dieses Projekt gegen alle Widerstände engagiert. Also im Ort haben wir nicht den besten Zuspruch. Also die Bewohner im Ort, die haben zu mir gesagt, ja, wir hatten 40 Jahre Grenze und jetzt kann das ganze Kram weg, reißt es alles ab und vergangen, vergessen, fertig. Aber es sind nicht alle. Ich habe schon noch Mitstreiter, die auch dazu stehen. Einer von ihnen ist Frank Lorenz. Ich würde es nicht machen, wenn man diese Erinnerung nicht wachhalten müsste. Es geht nur über die Wahrheit, dass man wirklich sagt, so war es und so kann es nie wieder sein. Du braver Soldat, Schlafen in der Nacht. Und ist dir auch klar, dass ein Befehl dich zum Wahnsinn gebracht. Lange Schatten. Eine DDR-Grenzkompanie und der Mordfall Runge. Feature von Thomas Gelbert und Sönke Streckel. Es sprachen Hede Beck, Sebastian Schäfer, Christian Schmidt, Robert Atzlinger, Achim Hall und Jürg Löw. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Anke Schlipf. Regie Günther Maurer. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2012. Wir danken dem Deutschen Rundfunkarchiv Potsdam, Spiegel TV und dem Progress Filmverleih für die freundliche Unterstützung.